أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلينا معهم برحمته أرحم الراحمين. Wir machen heute inshallah weiter mit der Vortragsreihe über wo so waren die Salaf. Das ist eine Beschreibung von den Salaf al-Salihin, wie es uns Imam al-Sha'rani in seinem Buch, sein Buch al-Mu'tarrin, darstellt. Heute, inshallah, wir werden über die Zustände von den Salaf al-Salihin beim Gebet und wie sie das Gebet empfunden haben und wie sie in ihren Gebeten waren. Imam al-Sha'rani sagte, ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم اجتناب الشبع الموجب لقساوة القلب وذلك حتى يخشعوا في صلاتهم. Zu ihren Charaktereigenschaften gehört, das heißt bei den Salaf, gehört, dass sie die Sättigung vermeiden, weil die Sättigung führt zum Stein, zur Versteinerung und zum Schwärzung des Herzens, was beim Demut, beim Gebet verhindert. فَإِنَّ مَنْ شَبَعَ وَطَلَبَ الْخُشُوعَ فِي صَلَاتِهِ فَقَدْ أَخْطَأَ الطَّرِيقَ. Weil derjenige, der sich satt fühlt und viel isst und er versucht, Khushu'a, Demut, während seines Gebetes zu spüren, diese Person hat den falschen Weg eingenommen. وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْوِي الْأَيَّامَ وَالْلَّيَالِي وَيَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الشَّرِيفِ الْحَجْرَ مِنَ الْجُوعِ. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, manchmal aß er gar nicht für Tage und Nächte. Und er nahm manchmal ein Tuch und tat darunter einen Stein, und er bindete das Ganze auf seinem Bauch, damit er keinen Hunger spürt. وَكَانَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا صَلَّى يُسْمَعُ لِجَوْفِهِ أَزِيزٌ فِي الصَّلَاةِ كَأَزِيزِ الْمُرْجِلِ. Und während des Gebetes hat man manchmal den Bauch des Propheten عليه الصلاة والسلام gehört. Und was heißt das? Es heißt, liebe Geschwister, wenn man Hunger hat, dann hört man, damit man ein Geräusch von unserem Herzen, von unserem Bauch. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ركعتان مع تفكر وتدبر خير من قيام ليلة كاملة والقلب ساه عن ربه عز وجل. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه sagte, für mich ist besser zwei Rak'at zu beten in der Nacht, aber mit voller Konzentration und mit Nachdenken sind für mich viel lieber als viel zu beten ohne Benehmen. Das heißt, für ihn ist viel besser, liebe Geschwister, für Sayyidina Ibn Abbas, radiallahu anhu, er sagt, für ihn ist viel besser, dass er zwei Rak'at mit Demut und mit Aufrichtigkeit und zur Konzentration bei dem Gebet sind viel besser als das Beten während der Nacht, während der ganzen Nacht. Und das Herz denkt über was anders nach, außer Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْتُ وَمُرَادُهُ radiallahu anhu. Imam Sha'rani sagt oder kommentiert diese Aussage von Imam Sayyidina Ibn Abbas. Sayyidina Sha'rani sagte, قُلْتُ وَمُرَادُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالتَّفَكُّرِ هُنَا تَفَكُّرُ الْعَبْدِ فِي الْآدَابِ الْمُعَلَّقَةِ بِالصَّلَاةِ. Imam Ibn Abbas radiallahu anhu meint mit dem Nachdenken während des Gebetes, das Nachdenken über die Höflichkeit und das Benehmen während des Gebetes in der Anwesenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك صرح بعض العلماء رضي الله عنه رضي الله عنهم بكراهيته. Das heißt, die Gelehrten haben gesagt, dass das Nachdenken über den Dien, also über Fiqh zum Beispiel, während des Gebetes ist makruh. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة كأنه ثوب ملقى. Der Gefährte Abdullah ibn Mas'ud, als er zum Gebet ging oder als er angefangen hat zu beten, dann denkt man, das ist ein Tuch, welches hängt, weil er war so konzentriert auf seinem Gebet. وقد كان إبراهيم الخليل رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة يسمع وجيب قلبه من ميلين. وقد كان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول من لم يحضر في صلاته فهو من المطففين. إبراهيم الخليل عليه السلام als wenn er beim Gebet war oder wenn er also während des Gebetes war, dann war er so konzentriert, dass er sogar sein Herz hören könnte. Also auch die anderen, die könnten die Klopfen von seinem Herzen hören. Das ist ein Übertreibung der Beschreibung, liebe Geschwister, für die Stille beim Gebet von Ibrahim al-Khalil a.s. وقد كان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول من لم يحضر في صلاته فهو من المطففين وقد علمتم ما قال الله فيهم فإن الصلاة بمكيال من وفى وفيا له. إمام سلمان الفارسي sagte, derjenige, der nicht in seinem Gebet anwesend ist, der nicht mit dem Geist anwesend ist, so gilt er zu den Mutaffifin. Und über die Mutaffifin gibt es eine ganze Sura, wo Allah subhanahu wa ta'ala sie tadelt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Mutaffifin, Niedergang sei bei dem Abmessen Betrügenden. Diejenigen, wenn sie sich von den Menschen zumessen lassen, über das Maß hinausgehendes nehmen. Und wenn sie ihnen zumessen oder abwiegen, vermindern. Hier, diese Ayat, oder diese Sura, geht eigentlich um die Händler, um die Waren. Aber Sayyiduna Salman al-Farisi hat gesagt, derjenige, der nicht anwesend im Gebet ist, dann gehört er zu diesem Betrüger, zu diesem Mutaffifin. Weil er hat gesagt, das Gebet ist wie eine Ware. Wenn du sie perfekt gibst, dann kriegst du einen perfekten Lohn. Und wenn du wenn du dich mehr anstrengst beim Gebet und dein Gebet perfektionierst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir mehr dafür belohnen. وقد بلغنا أن يعقوب القارئ رحمه الله تعالى سرق رداؤه من على كتفه وهو في الصلاة فأخذه الناس من اللص وزجروه وطردوه ثم وضعوا الرداء على عنق يعقوب كل ذلك وهو لا يشعر. هوس مالي بيجشبيس ديزي كشيشتا. إمام الشعراني sagte, und es wurde überliefert von يعقوب القارئ رحمه الله, einer von den Gelehrten. Dieser Gelehrte hat man sein Tuch geklaut. Damals haben die Gelehrten so ein Tuch auf dem Schulter gelegt. Das machen bis heute die Gelehrten. Das ist ein Sunnah. Rida'ahu min ala ala katibi wa huwa fi salat. Man hat sein Tuch auf dem Schulter liegt während des Gebets geklaut. Und dann die Menschen haben diesen Dieb festgehalten. Man hat ihn angeschrien, man hat den Tuch wiedergenommen und man hat den Dieb aus der Moschee rausgeschmissen und sie haben den Tuch nochmal auf dem Schulter von Jakob al-Qari gelegt und er hat nichts gespürt vom Ganzen. Er hat gar nicht gewusst, dass sein Tuch geklaut wurde. Er hat gar nicht gewusst, dass die Leute diesen Dieb angeschrien haben. Er hat gar nicht gewusst, dass sie nochmal den Tuch auf seinem Schulter gelegt haben. Warum? Weil er in Anwesenheit von Allah subhanahu wa ta'ala war. Das ist das Gebet und nicht Sport, was wir machen. Aufstehen, sich auf den Boden werfen, aufstehen, auf den Boden werfen. Das war die völlige Konzentration, liebe Geschwister. وقعت ضجة عظيمة في كل ذلك والأشعار وكان سعيد التنوخي رحمه الله تعالى إذا وقف يصلي سالت دموعه كالمطر und سعيد التنوخي رحمه الله auch von den Gelehrten als er angefangen hat oder als er angefangen hat zu beten dann oder wenn er anfängt zu beten dann fließen die Tränen wie Regen aus seinen Augen. Und einmal, وقد دخل عود في عين رابع العدوي رحمه الله تعالى وهي تصلي فما شعرت به حتى سلمت من الصلاة فقالت انظروا هذه الخشونة التي في عيني فما نزع العود من عينها إلا بمشقة من شدة مرتشق. رابع العدوية Rahimahullah, war einmal beim Gebet und ein Splitter ist in ihren Augen rein. Sie hat aber das nicht gespürt. Als sie fertig mit dem Gebet war, hat sie zu den Leuten gesagt, schaut mal mein Auge, ich spüre irgendwas in meinem Auge. Und dann haben die Leute diesen Splitter rausgenommen, aber nur mit Schwierigkeiten. وكان مجاهد رحمه الله تعالى يقول لقد أدركنا العلماء وأحدهم كان إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن حتى لا يقدر يشد بصره إلى شيء أو يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا. Einmal, liebe Geschwister, sagte Mujahid rahimahullah, einer von den Tabi'in Gelehrten, sagt, wir haben die Gelehrten erreicht. Damit sind die großen Sahaba und die ersten früheren Tabi'in gemeint. Er hat gesagt, wir haben Gelehrten erreicht, die, wenn sie im Gebet stehen, die können gar nicht mit ihnen selbst reden. Also die können gar nicht an was anderes denken, außer Allah subhanahu wa ta'ala, aus Gottes Furcht. Und sie können auch ihre Augen gar nicht bewegen während des Gebetes zu irgendwas anders, aus Gottes Furcht. وقد انهدم الجامع مرة ومسلم بن يسار رحمه الله تعالى يصلي فيه فخرج كل من في المسجد إلى السوق ووقعت ضجة كبيرة ومسلم لم يشعر. مسلم بن يسار لي بجشبستا رضي الله عنه war einmal beim Gebet in der Moschee und dann die Moschee hat angefangen zusammenzufallen, also das Gebäude hat angefangen zusammenzufallen. Vielleicht ein Teil von, also ein Zimmer von der Moschee oder ein Stück von dem Dach. Dann sind die Menschen alle weggeflohen zum Markt. Die sind zum Markt, von der Moschee zum Markt gegangen. Und es gab eine Unruhe. Viel Geschrei und so viel Unruhe. Aber Muslim ibn Yasar hat nichts mitgekriegt von dem Ganzen. Hat nichts gekriegt von dem Ganzen. وقد كان الذباب لم يزل يأكل من عين خلف بن أيوب رحمه الله تعالى ويصلي فلا يطرده عن نفسه فقيل له يوما في ذلك فقال بلغني أن الفصاق إذا صبرون حتى تحت سياط الحكام إذا ضربوا ليقال فلان صبور ويفتخرون بذلك وأنا قائم بين يدي رب العزة سبحانه فكيف أتحرك للذباب. Khalaf ibn Ayyub, rahimahullah, auch von den Salaf-Gelehrten, war von denjenigen, die die Fliegen nicht von seinen Augen wegmacht mit der Hand während des Gebetes, sondern er ließ die Fliegen manchmal von seinen Augen und Gesicht nicht essen, aber pieksen. Und dann haben die Leute ihn kritisiert. Sie haben ihm gesagt, warum lässt du die Fliege beim Gebet dich pieksen? Dann hat er gesagt, ich habe die Verbrecher gesehen, wie sie Geduld zeigen und wie sie Standhaftigkeit zeigen, wenn sie geschlagen werden von den Herrschern. Warum? Nur damit sie Tapferkeit zeigen, damit die Leute sagen, oh, schaut mal, der ist trotzdem ein tapferer Mann, obwohl er Verbrecher ist. Dann sagt er, und ich stehe vor meinem Herrn, subhanahu wa ta'ala. So, wie kann ich mal wegen einer Fliege mich bewegen? Warum soll ich mal für eine Fliege mich bewegen und meine Konzentration mit Allah, subhanahu wa ta'ala, der viel, viel, viel, viel, viel höher und größer als irgendein Herrscher ist, zu bewegen. وَكَانَ الصُّمَيْتِ بْنُ عَجْلَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ كَيْفَ يَدَّعِي أَحَدَهُمْ الْحُضُورَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى فِي صَلَاتِهِ وَهُوَ يُحِسُّ بِقَرْصَةِ الْمَرْغُوتِ إِذَا قَرَصَهُ وَاللَّهُ قَدْ طَعَنَ أَحَدَهُمْ بِالسِّنَانِ وَمَا دَرَى حَتَّى سَخَتْ نَفْسُهُ مِنْ خُرُوجِ الدَّمِ وَوَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. الله. صُمَيْتِ بْنُ عَجْلَانَ sagte, wie kann eine Person behaupten, dass sie überhaupt Khushu', dass sie überhaupt Demut während des Gebets mit Allah subhanahu wa ta'ala hat. Und diese Person spürt, wenn ein kleines Tier oder ein kleines Insekt ihn piekst. Wallah, laqad tu'ina ahaduhum, und er hat geschworen, einer wurde geschlagen mit einem Schwert während des Gebetes. Und er hat das nicht gespürt, bis er gestorben war. Und er ist auf den Boden gefallen. وقد كان أمير المؤمنين رضي الله عنه علي بن أبي طالب إذا حضر وقت الصلاة يصير ويتغير ويتلون ويرتعد. علي بن أبي طالب, wenn es Gebetszeit kommt, dann fängt zu zittern und seine Farbe, seine Gesichtsfarbe ändert sich. فإذا قيل له في ذلك, wenn man ihn danach fragt, warum so wird, dann sagt أما تعلمون أنه وقت أمانة عرض الله تعالى على السماوات والأرض, sagt weißt ihr nicht, dass es die Zeit für eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala für die Himmel und die Erde und die Gebirge angeboten hat und sie haben es abgelehnt und wir haben es getragen. وقد حملتها أنا فلا أدري هل أحسنت ما حملت أم لا. Und wir haben es getragen und wir wissen nicht, ob wir dieses Tragen von Gebet überhaupt perfekt gut machen oder nicht. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول لا تصلوا خلف محب الدنيا. Und Hassan al-Basri sagte, betet nicht hinter einer Person, die Dunya, die den Jenseits liebt. وقد كان السلف إذا بلغهم أن أحدا تلفت في صلاته يذهبون إليه ولو في داره ويسألونه عن سبب ذلك لما كان عندهم رضي الله عنهم من معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى. Und die Salaf al-Salihin, wenn sie gehört haben, dass eine Person beim Gebet sich abgewandt hat mit dem Kopf, dann gingen sie zu ihm und sie fragen ihm danach, warum hast du das überhaupt gemacht? Weil sie schon gut, oder weil sie damals sehr gut Allah subhanahu wa ta'ala und seine Majestät erkannt haben. وكان الفضل بن عباس رضي الله عنه, فضل بن عباس رضي الله عنهما أين von den صحابة, يقول عجبت من هؤلاء الناس أراهم إذا مات لي ولد يعزيني فيه أكثر من ألف إنسان. Er sagt, ich, die Menschen sind wirklich komisch, weil wenn ich einen Sohn verliere, wenn mein Sohn stirbt, dann kommen mehr als 1000 Menschen zu mir und sie sagen mir, also sie trauen mit mir mit. Aber wenn ich ein Gebet von Jama'a verpasse, keiner kommt zu mir und trauert mit mir mit. Wallahi, und bei Gott, inna fawat salat al-jama'a indi a'zam min maut waladi al-baligh al-aqil al-alim al-salih. Und bei Allah, dass ich das Gebet von Jama'a verpasse, ist für mich viel schlimmer oder viel gewaltiger als der Tod von meinem erwachsenen Sohn, der klug war und wissender war und salih war und fromm war. Und kana Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala sagte zu seinen Gefährten, ich wünsche mir von dem Dunya zwei Sachen. Al-awwalu akhan salihan fi Allah ta'ala, yuqawwimuni idha ta'awwaj. Einen guten Bruder, der mir gerade macht, wenn ich mal vom rechten Weg abwiege. Wasani Allah tafutani salatul jama'a. Abadan ma'ish. Und die zweite Sache, die ich mir von der Dunya erwünsche, dass ich niemals Salatul Jama'a verpasse. Wa kana Shaqiq al-Balkhi, rahimahullahu ta'ala, Shaqiq al-Balkhi, auch einer von den Salaf-Gelehrten, sagte zu seinen Gefährten, i'lamu anna ash-shaytan la'anahullahu ta'ala la yughidhu min ibni Adam illa shay'an. Adamu al-iktirati biwaswasatihi wa adamu التفكري في ذات الله سبحانه وتعالى. Zwei Sachen ärgern den Satan am meisten. Die erste Sache, dass man die Waswasa, die Flüsterung, die Einflüsterung von Satan ignoriert. Und die zweite Sache, dass man nicht über den Wesen von Allah سبحانه وتعالى nachdenkt. فانظر يا أخي في نفسك وتأمل هل حالك تأمل حالك هل خشعت في صلاتك كما خشع هؤلاء القوم. So, lieber Bruder, schau jetzt bei dir selbst, ob du wirklich so ein Demut bei dem Gebet hast wie diese Leute oder nicht. Am أنت بتدد من ذلك oder bist du genau im Gegenteil. وأكثر من الاستغفار ليلا ونهارا. Und liebe Geschwister, spricht viele استغفار, bittet viele استغفار, viele Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala tags und nacht. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahumma ala sayyidina wa maulana Muhammadin taha al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhan rabbika rabbil azizi amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alameen.